begrüßen uns mit Küsschen am Flughafen in München. Zum Frühstück noch ein Schlückchen am Champagne mit den Früchtchen. Das Spraytan und Go-Wax, der Glow ist unbezahlbar. Guten Morgen, Frau Pilot, wir sind angeschnallt und startklar. Hot Boy Radar, da sitzt ne Patek an der Flugzeugbahn. Er ist Cristiano, ich bin Georgina. Für 7 Tage meine Summer Love. Cocktails und Heartbreaks, ganz viele Partys, ganz wenig Schlafi, posen süße Bikini-Pickies auf einer Yacht, wie Elon Musk und Hörenhafti. Mach noch ein Bild von uns zu. Party Talk, ohne Wenn und Aber. Diese Pussys haben einen fetten Kater. Bikinis und Extensions, Martinis in den Händen. Wir benehmen uns wie Bitches in der Suite vom Präsidenten. Cocktails und Heartbreaks, ganz viele Partys, ganz wenig Schlafi-Posen, süße Bikini-Pickies auf einer Yacht, wie Elon Musk und Hörenhafti. Noch ein Bild.